Упражнение 24, страница 205. Beim Arzt. Peter Busch wohnt in Leipzig. Seit 5 Jahren arbeitet er als Arzt. Seine Poliklinik liegt unweit des Chemiebetriebs. Hier arbeiten viele praktische Ärzte und Fachärzte. Die Poliklinik ist den ganzen Tag geöffnet. Auch nachts sind dort ein Arzt und eine Krankenschwester. Die Ärzte haben immer viel zu tun. Peter Busch ist praktischer Arzt. Vormittags hat er gewöhnlich Sprechstunde und nachmittags Krankenbesuch. Die Sprechstunde beginnt. Die Schwester Ruth Wagner hilft dem Arzt während der Sprechstunde. Sie soll die Patienten aufrufen, die Temperatur messen. Sie schreibt auch Rezepte. Ruth will auch einmal Ärztin werden. Die Schwester ruft Kurt Fischer auf. Kurt. Guten Tag. Arzt. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Was fehlt Ihnen? Kurt. Ich fühle mich wegen Kopfschmerzen schlecht. Die Tabletten helfen nicht. Arzt. Seit wann haben Sie Kopfschmerzen? Kurt. Seit 3 Tagen. Arzt. Messen Sie bitte die Temperatur. Die Schwester gibt Kurt ein Thermometer. Arzt. Sie haben Fieber. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Atmen Sie ein. Jetzt atmen Sie aus. Machen Sie den Mund auf. Sagen Sie A. Jetzt ziehen Sie sich bitte an. Sie sind krank. Sie haben Grippe. Hier sind 2 Rezepte. In 3 Tagen besuche ich Sie. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Auf Wiedersehen. Kurt. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Die Apotheke ist unweit der Poliklinik. Kurt bekommt dort die Medizin und geht nach Hause. Zu Hause legt er sich sofort hin, denn er will schnell gesund werden.